Den Meldungen aus Südkorea zufolge führt gegenwärtig die südkoreanische Armee gemeinsam mit den ausländischen Streitkräften tollkühne Aggressionskriegsübungen gegen die TPRK durch. Am 24. Januar hielt die zweite Flotte der südkoreanischen Marine auf dem koreanischen Westmeer zusammen mit einer Angriffshubschraubertruppe von der 2. US-Division ein Seemanöver ab. Zu der Kriegsübung wurden unterschiedliche Kriegsschiffe und Hubschrauber eingesetzt. Die südkoreanischen Luftstreitkräfte und die 7. US Air Force begannen am 23. Januar unter Einsatz von Dutzenden Flugzeugen, darunter Hubschrauber, Angriffsflugzeug, Abacus-Flugzeug und Tankflugzeug im Luftraum über den östlichen Gebieten wie dem Bezirk Gangwon, die sogenannte Übung zur Rettung der Piloten, die bis zum 3. Februar dauern wird. Hierbei wird geübt, in der Territorialluft des Nordens zu operieren. Zuvor vom 20. bis zum 22. Januar forcierten die südkoreanischen Streitkräfte eine Raketenalarmübung, indem sie mit den amerikanischen und den japanischen Kriegsschiffen die Informationen austauschten. Die Verstärkung der Aggressionsstreitkräfte und die Vorbereitung auf den Krieg werden in Südkorea im höchsten Grade beschleunigt. Dabei will die südkoreanische Armee die Gründung einer Spezialbrigade für die Beseitigung der Kriegskommandantur Nordkoreas in diesem Jahr, also 2 Jahre früher als geplant, beenden und verbreitet durch die Massenmedien die Nachricht darüber, um die TPRK anzureizen. Außerdem hat sie sich vorgenommen, innerhalb des Jahres sich mit mehr als 10 Waffen, darunter Aufklärungsdrohne für Division und Geleitschiff auszurüsten und aus den USA die Rakete vom Typ SM-6 einzuführen. Am 17. Januar wurde beschlossen, vom Ausland über 10 Seeoperationshubschrauber für Erkundung und Zerschlagung des U-Bootes einzukaufen.